Guten Morgen. So it's really beautiful once you see the powerful connection of truth and grace. Es ist so wunderschön, wenn du die kraftvolle Verbindung zwischen Wahrheit und Gnade siehst. Do you know, I'm going to tell you a Bible verse and you will find out that most Christians misunderstood it. Ich werde dir einen Bibelvers zeigen und du wirst herausfinden, dass die meisten Christen ihn missverstanden haben. Because they did not understand the context. Weil sie den Kontext nicht verstanden haben. Here is the Bible verse. Das ist der Bibelvers. I have two amazing people next to me. Ich habe zwei wunderbare Menschen neben mir. Daniel and Marina. Daniel und Marina. And Paco too. Und Paco. We should test the Bible. Wir sollten das Bibelwissen jetzt prüfen. But I'm not going to be so. Ich werde nicht so gemein sein. Well, what do you think, Daniel? Shall we test Marina? Was glaubst du, Daniel? Sollten wir Marina prüfen? She is such a great Bible teacher, Marina. Marina ist so eine gute Bibellehrerin. But we're not going to test her. Wir werden sie nicht prüfen. She's a smart cookie. Sie ist sehr klug. Do you know, when Jesus said in John chapter 8, 32, weißt du, wenn Jesus in Johannes 8, 32 sagt, he said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Er sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. What was Jesus talking about? Worüber sprach Jesus? What kind of freedom was he talking about? Über welche Art von Freiheit sprach er? Jesus was talking about freedom from the power of sin. Jesus hat über die Freiheit von der Macht der Sünde gesprochen. The whole context is about sin and being slave of sin. Der ganze Kontext dreht sich um die Sünde und darüber, Sklave der Sünde zu sein. And in the middle of this context, Jesus said that you can only be free from the power of sin if you know the truth. Mitten in diesem Kontext sagt Jesus, ihr könnt nur frei sein von der Macht der Sünde, wenn ihr die Wahrheit erkennt. Look at this. Jesus said, you shall know the truth and the truth shall make you free. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. They answered to him. Sie antworteten ihm, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? They were thinking of a different freedom, not of the freedom of the power. Sie dachten an eine andere Freiheit, nicht an die Freiheit über die Macht der Sünde. Look how Jesus answered them immediately. Aber schau, wie Jesus sofort antwortet. He said, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Then he finishes by this statement. Dann beendet er wie folgt. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. You know, and then they even go back and argue to Jesus again. Und dann gehen sie zurück und diskutieren noch einmal mit Jesus. Jesus says, I know you're Abraham's descendant. Und Jesus sagte, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommenschaft seid. And they answered to him and they said, Abraham is our father in verse 39. Und sie sagten im Vers 39, Abraham ist unser Vater. But you know what Jesus told them? Weißt du, was Jesus antwortet? He told them that the father is the devil. Er sagte ihnen, dass ihr Vater der Teufel ist. Look at this statement. Schau dir diese Aussage an. You cannot be made free from the power of sin unless you know the truth. Du kannst von der Macht der Sünde nicht frei gemacht werden, außer du erkennst die Wahrheit. What's the truth? Was ist die Wahrheit? That you are stuck in the power of sin unless grace becomes part of your life. Du bist der Macht der Sünde ausgeliefert, bis dass die Gnade Teil deines Lebens wird. So the truth is that you are a slave to sin. Die Wahrheit ist, dass du ein Sklave der Sünde bist. And it's terrible, sad when people only talk about grace. Und es ist schrecklich traurig, wenn Menschen nur über Gnade sprechen. The moment Jesus says, you shall know the truth, which means you're a slave to sin. Wenn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, was bedeutet, dass ihr Sklaven der Sünde seid? You're going to be set free by the truth that you are stuck because Jesus came with grace and truth. Dann werdet ihr durch die Wahrheit freigesetzt von der Sünde, weil Jesus mit Gnade und Wahrheit gekommen ist. Let me ask you the question. Ich muss dir eine Frage stellen. How do you need grace if you don't recognize the truth? Warum brauchst du Gnade, wenn du die Wahrheit nicht erkennst? And what's the point of truth if it doesn't come with grace? Und was ist die Aufgabe der Wahrheit, wenn sie nicht mit der Gnade kommt? We will be so stuck in guilt, shame and condemnation. Wir würden so in Schuld, Scham und Verdammnis stecken. Or we will be just like the Pharisees were. We will constantly defend and excuse ourselves. Oder wir wären einfach so wie die Pharisäer und würden uns ständig selber verteidigen und entschuldigen. We're not slaves to anyone. Wir sind niemandes Sklaven. We are free. Wir sind frei. But once you are willing to face the truth, you can be set free. Wenn du bereit bist, die Wahrheit zu sehen, kannst du freigesetzt werden. Tomorrow I'm going to show you how dangerous it is to have grace without truth or to have truth without grace. Morgen werde ich dir zeigen, wie gefährlich es ist, Gnade ohne Wahrheit oder Wahrheit ohne Gnade zu haben. So, here's what Jesus said in the whole context of John 8. Jesus sagt im ganzen Kontext von Johannes 8. If you abide in my words, you're my disciple. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr meine Jünger. So, disciple is free, he's not a slave. Ein Jünger ist frei, er ist kein Sklave. But he recognizes the truth and accepts the grace. Aber er kennt die Wahrheit und nimmt die Gnade an. See you tomorrow. Sehe dich morgen.